Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. An der Kryptowährung Bitcoin ist kaum jemand in den vergangenen Monaten vorbeigekommen. Es gab einen regelrechten Hype. Der Wert der Bitcoin stieg und stieg und die Medien schienen sich förmlich mit ihren Berichten zu überschlagen. Doch zwei große Fragen bleiben. Erstens, ist das Ganze eine Blase und wird der Kurs wieder einstürzen? Und zweitens, ist Bitcoin ein monströser Energiefresser, der zusätzlich den Klimawandel anfeuert? Klar ist, Bitcoin werden mit Rechenoperationen, die von Computern gelöst werden, hergestellt. Das sogenannte Schürfen ist aufwendig und verbraucht viel Energie. Doch wie viel ist es wirklich? Jochen Dreyer hat sich mit der kontrovers geführten Debatte auseinandergesetzt. Die Meldungen des letzten Jahres überschlugen sich geradezu mit Superlativen. Der Preis von Bitcoin stieg zeitweise auf über 15.000 Euro pro Einheit. Gleichzeitig hieß es, jetzt verbrauche das Netzwerk so viel Energie wie Dänemark oder Irland. Das Thema scheint so drängend geworden zu sein, dass sogar die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos dazu äußerte. Sie gehe davon aus, dass Bitcoin im Laufe des Jahres 2018 so viel Energie wie Argentinien verbrauchen werde. Aber was ist damit eigentlich genau gemeint? Marc Bevon ist Programmierer und Bitcoin-Enthusiast der ersten Stunde. Auf seinem Blog hat er seit Anfang letzten Jahres den Stromverbrauch kalkuliert und die Zahlen kontinuierlich angepasst. Ich habe mir einfach die Mining-Maschinen auf dem Markt angeschaut und wie viel Energie sie verbrauchen. Dann habe ich kalkuliert, wie es sich auswirkt, wenn die Unternehmen die effizientesten oder ineffizientesten Geräte verwenden. So komme ich auf eine Ober- und eine Untergrenze. Da wir wissen, wie groß das Netzwerk reell ist, kann man den ungefähren Energieverbrauch so annähernd berechnen. Um einen neuen Bitcoin herzustellen, müssen Computer sehr komplizierte Rechenaufgaben lösen. Diese werden stetig komplizierter und somit braucht es eben auch immer mehr Rechenleistung. In den sogenannten Mining-Farmen arbeiten tausende Recheneinheiten ohne Pause daran, neue Bitcoins herzustellen. Wie viel Energie hier verbraucht wird, darum dreht sich die große Diskussion. Doch die Kalkulationen der tatsächlichen Energiemenge gehen weit auseinander. Marc Bevons Annahmen lagen Anfang 2018 bei ca. 2100 Megawatt. Die dagegen viel öfter in den Medien zitierte und von ihm stark kritisierte Rechnung des Magazins Digiconomist schätzt den Verbrauch um ein Vielfaches höher ein. Roman Beck, Professor für IT-Ökonomie an der Universität Kopenhagen, weist auf die Schwierigkeiten der Rechenmodelle hin. Wenn Sie sich die verschiedenen Rechenmodelle ansehen, dann müssen die ja mit vereinfachenden Annahmen kalkulieren. Zum Beispiel, wie effizient sind denn diese Mining-Pools in China? Dann müssen sie Annahmen treffen über die Effizienz des Rechenzentrums, der Belüftung. Das geht alles in diese Rechenmodelle ein. Und die Annahmen, die Sie da treffen, haben sehr, sehr hohe Auswirkungen auf die dann fragestehenden Terawatt. Aber Sie können eine gewisse Bandbreite angeben, die meisten Rechenmodelle machen das. Diese oberen und unteren Bandbreiten des Energieverbrauchs werden dann gerne verglichen, eben zum Beispiel mit Ländern. Das Saarland lässt grüßen, denn scheinbar einfache Vergleiche sind oft irreführend. Immer wieder wurden Irland und Dänemark genannt. Diese beiden Länder zeichnen sich aber vor allem dadurch aus, dass sie eine besonders hohe Energieintensität haben. Das bedeutet, sie haben einen sehr niedrigen Verbrauch im Verhältnis zur Größe ihrer Volkswirtschaft. Sie sind also eben keine Energiefresser. Setzt man die Zahl von Marc Bevons Rechnung außerdem ins Verhältnis mit anderen Zahlen, so bekommt sie eine komplett andere Dimension. Das Großkraftwerk Mannheim hat beispielsweise eine Nennleistung von rund 2100 Megawatt, würde also ausreichen, um nach Marc Bevons Rechnung das Bitcoin-Mining im Januar 2018 anzutreiben. Man kann natürlich Vergleiche mit den verschiedensten Dingen heranziehen. Mal klingt es dann nach einer besonders großen Zahl, mal nach einer besonders kleinen. Anfang letzten Jahres, als der Energieverbrauch noch geringer war, so um die 500 Megawatt, da habe ich diese Zahl mit dem fast identischen Stromverbrauch der Weihnachtsbeleuchtung in den USA verglichen. Und plötzlich klang die Zahl überhaupt nicht mehr groß. Klar ist aber auch, der Energieverbrauch nimmt momentan stetig zu. Denn mit dem steigenden Preis von Bitcoin ist auch das Mining weiterhin sehr interessant. Vielleicht muss das aber nicht so bleiben, sagt Roman Beck. Es kommt darauf an, was Sie mit der Abwärme, die bei dem Mining entsteht, was Sie mit der Abwärme machen. Wenn Sie eine sehr, sehr sinnvolle Anwendung für die Abwärme haben, dann wird auch bei gleichbleibendem oder vielleicht sogar sinkendem Kurs weiterhin attraktiv bleiben, Bitcoin zu schürfen. Die Hardware wird auch deutlich besser, sodass Sie auch bei geringerem Energieverbrauch noch minen können. Doch es stellt sich auch eine ganz andere Frage. Bitcoin und die darunterliegende revolutionäre Blockchain-Technologie hat den Anspruch, das traditionelle Bankensystem zu ersetzen oder es zumindest effizienter zu gestalten. Überweisungen über Grenzen hinweg, die Organisation des Internet of Things oder eben eine Währung, die der globalen Struktur des Internets gerecht wird, könnten mit Blockchain-Technologien möglich sein. Es ist also durchaus legitim, den Energieverbrauch alter Strukturen mit neuen Ideen ins Verhältnis zu setzen. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Sie müssten tatsächlich die gesamten Energiekosten der Kreditwirtschaft herunterbrechen auf einzelne Transaktionen, weil das beinhaltet eben nicht alle Kosten, die in den Kosten für eine Transaktion in der Bitcoin sehr wohl abgebildet sind im Energieverbrauch. Es bleibt aber dennoch die Frage berechtigt, ist der hohe Energieverbrauch gerechtfertigt oder gibt es da andere Möglichkeiten? Es gibt ja auch schon andere Blockchain-Umgebungen, die Kryptowährungen anbieten, die ohne das Mining auskommen und damit deutlich weniger Energie verbrauchen. Außerdem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Bitcoin und Blockchain auch Werte schaffen, die nicht nur monetär gemessen werden können. Tausende von Startups sind entstanden, tausende Arbeitsplätze in einer ganzen Industrie rund um das Mining. In Staaten, in denen das Wirtschafts- und Bankensystem in der Krise ist, hat Bitcoin vielen Menschen ihr Erspartes gesichert. Zum Beispiel in Simbabwe oder Venezuela. Oder in Argentinien, um auf das Beispiel von Christine Lagarde zurückzukommen, dass das Bitcoin-Netzwerk bald so viel Strom wie dieses südamerikanische Land verbrauchen wird. Argentinien ist eins der Länder, in denen die Kryptowährung seit Jahren eine hohe Popularität hat, da die Wirtschaft und Währungspolitik des Landes zu einer hohen Inflation des Pesos geführt hat. Dass dafür Energie aufgewendet wurde, dürften viele Argentinier begrüßen. Jochen Dreier ist der Frage auf den Grund gegangen, wie viel Energie das Schürfen von Bitcoin wirklich verbraucht. Ja, das ist viel, aber ja, sie ist teilweise auch sehr sinnvoll eingesetzt.